D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Bei Instagram sind Nippel verboten. Aber nicht alle Nippel. Nur die Nippel von Frauen. Um gegen die Diskriminierung jetzt weiblicher Brustwarzen zu kämpfen, postet der Account Genderless Nipples. Jetzt nur noch Brustwarzen, die man keinem Geschlecht so richtig klar zuordnen kann. Netzreporterin Martina Schulte, wer steckt denn hinter diesem Protest-Account? Also hinter Genderless Nipples stecken die Werbestudenten Morin Lee Wagner, Marco Russo sowie die Schweizerin Evelyn Weiss. Sie protestieren mit ihrer Aktion eben gegen diese umstrittene Instagram-Regel, wonach Aufnahmen von einigen weiblichen Brustwarzen auf der Fotoplattform halt verboten sind. Männliche Brustwarzen sind aber erlaubt. Aber was heißt denn einigen Brustwarzen? Also in diesen Gemeinschaftsrichtlinien von Instagram, da sind ja nicht alle weiblichen Nippel verboten. Also es gibt Ausnahmen, also zum Beispiel Fotos von Narben nach einer Brustamputation oder aktiv stillende Mütter sind erlaubt. Auch Kunst ist erlaubt, wenn Instagram das denn als solche erkennt. Aber das Gros der weiblichen Brustwarzen ist halt eben unerwünscht. Instagram hat ja zum Beispiel schon mal einen Account deaktiviert, weil die Bilderkennungssoftware ein Foto eines Kuchens für eine weibliche Brust gehalten hat. Ne? Oder denk mal an diese Nummer hier von Chelsea Handler. Ich weiß nicht. Nee, was war mit der nochmal? Die hatte halt bei Instagram so eine Serie von oben ohne Fotos gezeigt und auf einem, da macht sie halt Russlands Präsident Putin nach, wie er so oben ohne auf dem Pferd reitet. Das Foto wurde gesperrt und Chelsea sagte halt damals, wenn ein Mann ein Foto von seinen Nippeln zeigt, ist das okay, aber bei einer Frau nicht, leben wir eigentlich noch im Jahr 1825. Und um zu zeigen, wie gaga halt eben die Nippelpolitik von Instagram ist, posten halt eben Morin Lee, Marco und Evelyn auf ihrem Instagram-Account Close-Up-Fotos von weiblichen und männlichen Brustwarzen. Und ich habe es ja gerade mal mitgebracht, ne, wenn man ja da so durchscrollt. Ich finde, bei manchen sieht man es, bei anderen finde ich es auf den ersten Blick echt schwer zu sagen. Aber man kann auf jeden Fall raten. Es ist auch ein lustiges Spiel. Ich habe gleich gesagt, hier Mann, Frau, Frau, Mann, Mann. Wo kommen denn die Fotos her überhaupt? Die kommen aus aller Welt. Also zunächst haben die halt Freunde und Arbeitskollegen gefragt, aber jetzt fordern sie halt eben auch Menschen auf Instagram auf, ihnen Nippelfotos zu schicken. Also wenn du noch sowas rumliegen hast zu Hause in hoher Auflösung, die freuen sich bestimmt. Kann man ja machen, ist ja schnell gemacht. Genau. Und Ziel des Accounts ist es auf jeden Fall, eine Debatte zu starten, mit Instagram ins Gespräch zu kommen. Im Gespräch mit dem britischen Portal Metro sagte Evelyn, dass sie halt will, dass unabhängig vom Geschlecht jeder gleich behandelt wird. Also man sei ja nicht gegen Regeln, aber Regeln sollten halt eben für alle Geschlechter angewandt werden und die Gesellschaft wandelt sich halt eben auch und es sei halt eben an der Zeit, dass sich die Regeln danach richten. Hat sich denn Instagram irgendwie geäußert dazu? Also Evelyn hat halt erzählt, dass bereits ein Foto eines männlichen Nippels entfernt wurde. Also weil sie dachten, es wäre ein weiblicher Nippel? Genau. Und gegenüber dem Blog The Daily Dot sagte Evelyn auch etwas Spöttliches. Sie können nicht mal den Unterschied zwischen einem männlichen und einem weiblichen Nippel erkennen. Warum kümmert sie es dann überhaupt, wenn sie so ähnlich sind? Der Account selber ist auf jeden Fall nach wie vor online. Wired hat auch mit Instagram gesprochen. Die scheinen jetzt nicht vorzuhaben, den runterzunehmen. Jedenfalls hoffen die drei von Genderless Nipples, dass sie da irgendwie jetzt eine Diskussion angestoßen haben. Free the Nipple. Sehr schön. In Social Media und ich weiß nicht, wenn es bei Social Media gelingt, vielleicht ja dann auch irgendwann mal in der realen Welt. Raus mit den Nippeln. Dankeschön, Netzreporterin Martina Schulte. Genderless Nipples heißt das Ganze. D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase?